erreicht hatten, drehten die Verfolger ab. Spione sind waren. Manche Wohnwagen sind teilweise ganz schön groß. Mhm. Seht euch den mal an. Das sind ja richtige Häuser. Ja, sowas ist nicht zu verachten. Ach. Campingplatz scheint völlig leer zu sein. Ganz nicht. Da drüben ist jemand. Jedenfalls raucht er einen Schornstein. Tatsächlich, Klößchen. Kommt, wir sehen mal nach. Okay. Würdet ihr durch die Gegend latschen? Ja, ein Riesenglück, dass wir dich haben, Adlerauge. Absolut. Da ist er vor. Mittags trifft 007 wieder im Hotel ein. Na, könnt ihr es erkennen? Wir müssen näher. Kaum waren Tim, Karl, Klößchen und Gabi mit Sabine draußen, als Kommissar Glockner auch schon mit einem Polizeiwagen vor der... Viel Geld verkauft. Mr. Bond, die Bank von England ist der offizielle Aufbewahrungsort für unsere Goldbarren. So wie es Fort Knox in Kentucky für das Gold der Vereinigten Staaten. Als sei nichts gewesen. Gute Nacht. Gute Nacht, Kommissar. Ließ sie allein.